Müll liegt auf dem Weg und alle treten drauf. Das findet der Müll nicht schön. Dem Müll ist alles egal und die Menschen sind traurig. Alle Menschen sind traurig. Und keinem geht es gut, alle Menschen sind traurig. Und allen geht es schlecht, alle Menschen sind traurig. Traurig, traurig, traurig, traurig, traurig, traurig, traurig, traurig, hey! Der Saugstäuberich saugt die Schmütze weg. Dabei ist Schmutz lieb. Schmutz ist gut! Jedoch bedenke, Schmutz stinkt und ist trotzdem hässlich. Luft ist so abgrundtief böse. Diese Situation ist zum Kotzen. Kotze. Erbruch. Kotze. Erbruch. Kotze. Erbruch. Wirk, wirk, wirk, wirk, wirk. Alle Menschen sind traurig. Und keinem geht es gut. Alle Menschen sind traurig. Und allen geht es schlecht. Das ist ein gutes Lied. Alle Menschen sind traurig. Und keinem geht es gut. Alle Menschen sind traurig. Und allen geht es schlecht. Ganz schlecht. Macht euch nichts draus. Scheiße! Scheiße! Hey, hey, hey! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Traurig, traurig! Hey! Was Der Wurm, er kriecht durch den Schmutz. Der Schmutz, er kriecht durch den Müll. Der Müll, er kriecht durch die Küche. Alle Menschen sind traurig. Und keinem geht es gut. Alle Menschen sind traurig. Und keinem geht es gut, alle Menschen sind traurig. Und keinem geht es gut, alle Menschen sind traurig. Und allen geht es schlecht. Traurig.